Die Pest in der Judenstadt. Im Herbst des Jahres 1589, als in der Prager Judenstadt das große Kindersterben wütete, gingen zwei armselige Spaßmacher, ergraute Männer, die davon ihr Leben fristeten, dass sie bei den Hochzeiten die Gäste belustigten, durch die Belelesgasse, die vom Nikolausplatz zum Judenfriedhof führte. Es dunkelte. Sie waren schwach vor Hunger, beide, denn seit zwei Tagen hatten sie nicht viel mehr als ein paar Bissen Brot gegessen. Die Zeiten waren schlimm für Spaßmacher. Denn in diesen Tagen, da der Zorn Gottes über die unschuldigen Kinder gekommen war, gab es keine Hochzeiten und keine Freudenfeste in der Judenstadt. Der eine von den beiden, Koppelbär, hatte schon eine Woche vorher seinen zottigen Pelz, in dem er als wildes Tier verkleidet seine drolligen Sprünge machte, zum Geldverleiher Markus Koprischewi getragen. Der andere, Jäckelenarr, hatte seine silbernen Schellen verpfändet. Jetzt besaßen sie nichts als ihre Kleider und ihre Schuhe. Und Jäckelenarr hatte auch noch seine Geige. Für die wollte der Pfandleiher nichts geben. Sie gingen langsam, denn noch war es nicht völlig dunkel geworden. Und sie wollten nicht gesehen werden, wenn sie den Friedhof betraten. So viele Jahre hindurch hatten sie sich mit ehrlicher Arbeit das Brot für alle Tage und den Bedarf des Sabbat verdient. Und nun stand es so mit ihnen, dass sie des Nachts auf den Grabsteinen nach Kupferpfennigen suchen mussten, die die frommen Besucher des Friedhofes bisweilen für die Armen zurückließen. Als sie an das Ende der Belelesgasse gekommen waren und die Friedhofsmauer zu ihrer Linken sahen, blieb Jäckelenarr stehen und deutete auf die Tür des Flickschusters Gerschon Chalel. »Sicherlich«, sagte er, »ist des Schusters Blümchen noch wach. Ich will ihr aufspielen das Lied »Sechs Jahre erst zähl ich, das Herz ist mir fröhlich«. So wird sie zur Tür herauskommen und auf der Gasse tanzen.« Koppelbär wachte auf aus einem Traum von einer warmen Rettichsuppe mit kleinen Fleischbrocken darin. »Du bist ein Narr«, brummte er. »Wenn der Messias kommt und die Kranken heilt, du wirst ein Narr bleiben. Was schert mich des Schusters Blümchen? Was soll mir ihr tanzen? Ich bin krank vor Hunger in allen meinen Gliedern.« »Wenn du bist krank vor Hunger, so nimm ein Messer, schleif es und häng dich auf«, sagte Jäckelenarr. Und dann nahm er seine Geige vom Rücken und begann zu spielen. Aber so viel er auch spielte, des Schusters Töchterchen wollte nicht kommen. Jäckelenarr ließ die Geige sinken und dachte nach. Dann ging er über die Gasse und blickte durch das offene Fenster in des Schusters Stube. Sie war dunkel und leer, die Stube, aber aus der Kammer kam ein Lichtschein. Und Jäckelenarr sah den Schuster und sein Weib, die saßen auf niederen Schemeln einander gegenüber und sangen die Sterbegebete für ihr Kind Blümchen, das sie am Tag zuvor begraben hatten. »Sie ist tot«, sagte Jäckelenarr. »So ist denn der Schuster auch vom Himmel herab auf die harte Erd gefallen. Ich habe nichts und möchte doch alles dafür geben, nur dass sie noch am Leben wäre. So klein war sie. Und doch war es mir, wenn ich sie sah, als wäre die Welt in ihrem Aug. 5 Jahre war sie alt und muss nun auch die kalte Erde kauen.« »Wenn der Tod zum Markt geht, kauft er alles«, murmelte Koppelbär. »Nichts ist ihm zu klein, nichts zu gering.« Und mit leiser Stimme sagten sie, indes sie weitergingen, die Worte aus dem Psalm des Königs David vor sich hin. »Nun, da du ruhest im Schatten der Allmacht, kann dir kein Unheil widerfahren. Denn er gebietet den himmlischen Geistern, und sie werden dich auf deinem Weg geleiten. Und sie werden dich auf ihren Händen tragen, dass dir kein Stein an deine Füße stoße.« Jetzt war es völlig Nacht geworden. Am Himmel stand zwischen dunklen Regenwolken ein bleicher Mond. So still war es in den Gassen, dass man vom Flusse her das Rauschen des Wassers hörte. Ängstlich und voll Scheu, als ob das, was sie zu tun im Sinne hatten, wieder Gottes Gebot wäre, traten sie durch das enge Tor in den Garten der Toten. Er lag im Mondlicht, schweigend und regungslos wie der geheimnisdunkle Strom Sambatyon, dessen Wellen stille stehen am Tage des Herrn. Die weißen und die grauen Steine standen aneinander gelehnt, als ob sie allein die Last ihrer Jahre nicht zu tragen vermöchten. Die Bäume streckten ihre entlaubten Äste, wie in verstörter Klage, zu den Wolken des Himmels empor. Jekyll-Henard ging voran und Koppelbär folgte ihm wie ein Schatten. Sie gingen den schmalen Pfad zwischen den Jasminbüschen und den Holunderbäumen, bis sie zu dem verwitterten Stein des Rabbi Abigdor gelangten. Hier, auf dem Grabe des großen Heiligen, dessen Name ein Licht war in der Finsternis der Verbannung, fand Jekyll-Henard einen platten Mainzer Pfennig und einen Kupferdreier und zwei Welsche Heller. Nun ging er weiter, dorthin, wo unter einem Ahornbaum der Grabstein des Rabbi Gedalia stand, des hochberühmten Arztes. Plötzlich aber blieb Jekyll-Henard stehen und haschte nach dem Arm seines Gefährten. »Horch«, flüsterte er, »wir sind nicht allein. Hörst du nicht ein Huschen und Raunen?« »Na«, sagte Koppelbär, der gerade einen krummen böhmischen Groschen gefunden und zu sich gesteckt hatte. »Narr, der Wind treibt die verwelkten Blätter über die Erd.« »Koppelbär«, flüsterte Jekyll-Henard, »siehst du nicht dort an der Mauer ein Flimmern und ein Leuchten?« »Wenn du ein Narr bist«, brummte Koppelbär, »so sauf Essig und reit auf Stecken und melk die Ziegenböck, aber mich lass zufrieden. Was du siehst, das sind die weißen Steine, die glänzen im Mondlicht.« Da aber verschwand mit einem Mal der Mond am Himmel hinter dunklen Wolken, und nun sah Koppelbär, dass es nicht die weißen Steine waren. Nein, dort, hart an der Friedhofsmauer, schwebten leuchtende Gestalten in den Lüften. Kinder in langen weißen Hemdchen, die hielten einander an den Händen und wiegten sich im Tanz über den frischen Gräbern. Und über ihnen stand, unsichtbar dem menschlichen Aug, der Engel Gottes, der als Hüter über sie bestellt war. »Möge Gott sich meiner erbarmen«, stöhnte Koppelbär. »Jekyll-Henard, siehst du auch, was ich sehe?« »Gepriesen sei der Schöpfer der Welt, er allein tut Wunder«, flüsterte Jekyll-Henard. »Ich sehe Blümele, das Täubchen, die Unschuld. Und die beiden Kinder meines Nachbars, die vor 7 Tagen gestorben sind, sehe ich auch. Und nun, da sie erkannten, dass es die andere Welt war, die sich ihren Augen offenbarte, kam das Entsetzen über sie, und sie wandten sich und liefen, sie sprangen über die Steine und stießen an die Äste, sie fielen nieder und rafften sich auf, sie liefen um ihr Leben und blieben nicht stehen, ehe sie nicht wieder draußen auf der Gasse waren. Dort erst blickte sich Jekyll-Henard nach seinem Gefährten um. »Koppelbär«, fragte er, und die Zähne schlugen ihm aneinander, »lebst du noch und bist du da?« »Ich lebe und lobpreise meinen Schöpfer«, kam Koppelbärs Stimme aus der Dunkelheit. »Wahrlich, die Hand des Todes ist über mir gewesen.« Und daran, dass sie beide am Leben geblieben waren, erkannten sie den Willen Gottes, dass sie Zeugnis ablegen sollten von dem, was sie gesehen hatten. Eine Weile noch standen sie flüsternd im Dunkeln, und dann gingen sie und suchten den verborgenen König in seinem Haus, den hohen Rabbi, der kundig war der Sprache der Toten, der die Stimme der Tiefe hörte und die furchtbaren Zeichen Gottes zu deuten vermochte. Er saß in seiner Kammer über das Buch der Geheimnisse gebeugt, das genannt wird Indra Rabba oder die große Versammlung. Verloren in die Unermesslichkeit der Zahlen, der Zeichen und der wirkenden Mächte, hörte er die Schritte der Eintretenden nicht. Und erst als sie ihn grüßten, Friede dem heiligen Licht, kehrte seine Seele aus der Geisterferne zurück in die irdische Welt. Und nun, da die Augen des hohen Rabbi auf sie gerichtet waren, begannen die beiden zu sprechen. Sie riefen Gott an und priesen seine Macht. Und Jekyllenar berichtete, atemlos und mit fliegenden Worten, wie ihn das Lispeln und Flüstern, das Flimmern und Leuchten zwischen den Holunderbäumen des Friedhofs erschreckt hatte, was er zu Koppelbär gesagt und welche Antwort er bekommen hatte, und dass sie dann, als der Mond sich verbarg, der Gestalten der toten Kinder gewahr geworden waren, die im Geisterreigen über den Gräbern schwebten. Der hohe Rabbi, der in den dunklen Nächten die 32 verborgenen Wege der Weisheit gegangen war und in magischer Verwandlung die 7 Tore des Erkennens durchschritten hatte, der hohe Rabbi verstand das Zeichen Gottes. Er wusste nun, dass in den Gassen der Judenstadt ein Sünder lebte, der in seiner Verborgenheit immer wieder von Neuem frevelte, Tag um Tag. Und um dieses Sünders willen war das große Sterben über die Stadt gekommen, und um dieses Sünders willen fanden die Seelen der Kinder keinen Frieden in ihrem Grab. Schweigend blickte der hohe Rabbi vor sich hin. Dann erhob er sich und verließ die Kammer, und als er wiederkam, hatte er in der rechten eine Schüssel mit Grütze und 2 Fladen, und in der linken eine kleine Schale aus getriebenem Silber, in der war gewürztes Apfelmus, die süße Speise des Osterfestes. »Greift zu und esst«, sagte er, und wies auf die Grütze und die Fladen. »Und wenn ihr euch gesättigt habt, so nehmt diese Schale mit süßer Speise und geht zurück zu den Gräbern der Kinder.« Sie erschraken, als sie hörten, dass sie ein zweites Mal auf den Friedhof sollten. Doch der hohe Rabbi fuhr fort, »Fürchtet euch nicht. Der, durch dessen Wort die Welt entstanden ist, hat die Macht über die Lebenden und die Toten. Und sein Ratschluss allein besteht. Ihr werdet bei den Gräbern sitzen und warten, bis eines von den Kindern sich euch nähert und von der süßen Speise zu kosten begehrt, denn die Geister der Verstorbenen haben die irdische Nahrung noch nicht vergessen. Ihr aber erfasst mit beiden Händen den Saum seines Kleides und fragt im Namen dessen, der der Ursprung ist und das Ende, um welcher Sünden willen das große Sterben über diese Stadt gekommen ist.« Und er sprach über sie die Worte des Priestersegens. Da wich die Angst von ihnen, und sie erhoben sich und gingen, entschlossen, dem Gebot des hohen Rabbi zu gehorchen. Sie saßen zwischen den Gräbern an die Friedhofsmauer gelehnt, und vor ihnen stand auf der feuchten Erde die Schale mit dem gewürzten Apfelmus. Rings um sie her war Stille und tiefe Dunkelheit. Kein Grashalm regte sich, kein Lichtschein kam vom wolkenbedeckten Himmel. Und während sie saßen und warteten, kam wiederum die Angst über sie, und Koppelbär begann mit sich selbst zu reden, denn er konnte die Stille nicht länger ertragen. »Ich wollte, ich hätte ein Groschenlicht«, sagte er. »Ich mag nicht hier im Dunkeln sitzen. Es sollte heute Vollmond sein, aber ich sehe ihn nicht. Da hat sicherlich ein Hahn gekräht und der Mond ist davon. Jetzt wäre es besser zu sitzen daheim hinter dem Ofen. Aus der Erd kommt ein Frost, der kriecht in meinen Rock. Der Frost, der ist mein Feind. Jekyllenar, friert dich auch? Ich mein, du zitterst. Hier unter der Erd sind viele 100 Stuben, alle wohlgebaut. Die haben kein Fenster und keine Tür. Der Frost kann nicht hinein und der Hunger auch nicht. Müssen beide draußen bleiben, sollen einander die Zeit vertreiben. Jung und alt, arm und reich, unter der Erd sind alle gleich.« Er verstummte. Das letzte Wort blieb ihm in der Kehle stecken, denn vor ihnen stand, von weißem Licht umflossen, des Flickschusters Kind, Blümchen, und hielt die silberne Schale in den Händen. »Blümchen«, sagte Jekyllenar mit gepresster Stimme. »Ach, dass du gehen musstest! Erkennst du mich? Ich bin Jekyllenar, und neben mir sitzt Koppelbär. Denkst du daran, wie du hüpftest und tanztest, wenn ich in den Gassen auf meiner Geige spielte, und wie du lachtest, wenn Koppelbär auf allen Vieren lief und seine Späße trieb?« »Das alles«, sagte das Kind mit einer fremden Stimme, »das alles ist vorüber und war nur für die Zeit. Jetzt aber bin ich in der Wahrheit und in der Ewigkeit. Die hat nicht Maß noch Ziel.« Die silberne Schale glitt zur Erde nieder, und das Kind wandte sich und wollte zurück zu seinen Gefährten. Da entsann sich Jekyllenar des Auftrags, der ihn hierher geführt hatte. Er hielt das Kind am Saum seines Hemdchens fest und ließ nicht los und rief, »Im Namen dessen, der der Ursprung ist und das Ende, beschwöre ich dich. Sag und bekenne, um welcher Sünde willen das große Sterben über diese Stadt gekommen ist.« Eine Weile hindurch war Stille. Das Kind regte sich nicht und blickte in die Dunkelheit, dorthin, wo über den Gräbern, unsichtbar dem Aug des Lebendigen, der Engel Gottes stand, der Hüter der Seelen. Dann sagte es, »Der Engel Gottes hat gesprochen, der Diener des Herrn hat gesagt, es ist geschehen um der Sünde Moabs willen, die eine unter euch begangen hat. Und er, der Ewige, hat es gesehen, und er, der Ewige, wird euch vertilgen, wie er vertilgt hat Moab.« Da ließ Jekyllenar den Saum des Hemdchens los, und das Kind entschwebte, als wäre es vom Wind dahingetrieben, und sein Glanz und sein Leuchten verlor sich hinter den dunklen Schatten der Holunderbäume. Die beiden aber, Jekyllenar und Koppelbär, verließen den Friedhof und gingen in das Haus des hohen Rabbi und hinterbrachten ihm die Worte, die sie vernommen hatten. Als der Morgen graute, schickte der hohe Rabbi seine Boten von Tür zu Tür. Er rief die Gemeinde in das Haus Gottes, und sie kamen in Scharen, Männer und Frauen, und niemand blieb zurück. Und als sie alle versammelt waren, stieg er die drei steinernen Stufen empor, und unter seinem Mantel trug er die weißen Sterbekleider, und über seinem Haupte rauschte die Fahne, auf der geschrieben stand, »Der Herr Zebaoth erfüllt mit seiner Herrlichkeit die ganze Welt.« Da nun ringsum alles still geworden war, begann der hohe Rabbi zu sprechen. Er sagte, dass unter ihnen eine sei, die dahin lebe in der Sünde des Ehebruchs, den Kindern des verfluchten Stammes gleich, den Gott vertilgt hat. Und er rief die Sünderin an, dass sie vortrete und bekenne und die Strafe auf sich nehme, die Gott der Herr über sie verhängen wollt. Unter den Frauen erhob sich ein Flüstern und Raunen. Sie blickten einander voll Schrecken an, aber keine von ihnen trat vor. Keine wollte die Sünde Moabs begangen haben. Zum zweiten Mal erhob der hohe Rabbi seine Stimme. Er sagte und verkündete, dass um dieser verborgenen Sünde willen das große Kindersterben über die Stadt gekommen sei, und er beschwor die Sünderin bei den heiligen Buchstaben und den 10 furchtbaren Namen Gottes, sie möge hervortreten und bekennen, damit die Not ein Ende hätte. Aber wiederum hatte der hohe Rabbi vergeblich gesprochen. Die Sünde begangen hatte, schwieg und wollte sich nicht abkehren von ihrem Weg. Da kam die finstere Wolke des Zornes über den hohen Rabbi. Er nahm die heiligen Rollen aus ihrem Schrein und sprach die Worte des großen Bannes über die Sünderin, dass sie verdorren möge wie die Felsen von Gilboa, die David verflucht hat. Dass die Erde ihr tun möge, was sie getan hat, dem Datam und dem Abiram. Dass ihr Name ausgelöscht und ihr Geschlecht verflucht sei im Namen der Funkelnden und im Namen der Flammenden und im Namen der strahlenden Lichter des Zadekil, der das Ohr ist und das Auge. Und dass ihre Seele hinabsteigen möge in den Schrecken und dort verbleiben bis an das Ende der Zeiten. Dann verließ er das Haus Gottes. Und in den Gassen der Judenstadt war Angst und Jammer und Ratlosigkeit und Verzweiflung. Als der hohe Rabbi wieder daheim in seiner Kammer saß, kam ihm ein Tag und ein Geschehnis aus den vergangenen Jahren in den Sinn. Da waren 2 Metzger vor ihn hingetreten und hatten Klage geführt, Sie hätten in dieser Nacht all das Ihrige verloren. Ein Dieb war in ihre Fleischbank eingedrungen und hatte mit ihrem Gut als ein Übeltäter gehaust. So viel er konnte, hatte er von dem Fleisch mit sich fortgeschleppt, und was übrig geblieben war, das war besudelt. Auch damals hatte der hohe Rabbi die Gemeinde zusammengerufen und den Dieb ermahnt, er möge bekennen und den Schaden gut machen, soweit es in seinen Kräften stehe. Doch da der Dieb schwieg und im Bösen verharrte, hatte der hohe Rabbi den Bann über ihn verhängt, der ihn und sein Geschlecht ausstieß aus der Gemeinschaft der Kinder Gottes. In der Nacht darauf aber war ein Hund vor des hohen Rabbi Haus gestanden, der hatte lang geheult und nicht aufgehört mit seinem Jammern, und so furchtbar anzuhören war seine Klage gewesen, dass der hohe Rabbi den Dieb in ihm erkannte und den Bann von ihm nahm. »Wenn also die Gewalt des Bannes so groß ist«, sagte sich der hohe Rabbi, »dass selbst die Kreatur ihn nicht erträgt, in deren dunkle Seele kein leuchtender Erkenntnis Gottes dringt, wie soll es möglich sein, dass diese Ehebrecherin fortlebt unter der Last des Fluches und nicht vor mich hintritt und ihre Sünde bekennt, ehe noch der Tag vorüber ist?« Aber die Stunden liefen, die Nacht kam und ging dahin, und der hohe Rabbi hatte vergeblich gewartet. Da rief er seinen schweigenden Diener, das Werk seiner Hände, der den Namen Gottes zwischen den Lippen trug, und hieß ihn den Koppelbär und den Jäckelenarr in den Gassen suchen, denn er bedurfte ihrer.